Das sind die aktuellen Themen. Erhöhte Wildunfallgefahr, Feuerwehreinsatz in Nienburg und 21. Spieltag in der Kreisliga. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Morgen findet eine öffentliche Sitzung des Schulausschusses im Vitebszimmer Marktplatz 1 statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Errichtung eines Fluchttreppenhauses mit Fahrstuhlanlage in der ASS sowie der Austausch der Fassadenfenster an der Leintorschule. Beginn ist um 17 Uhr. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Im Frühjahr ist die Gefahr eines Wildunfalls wieder besonders groß. Vor allem an Waldrändern und Lichtungen wie an vielen Stellen im Landkreis Nienburg müssen Autofahrer besonders vorsichtig sein, warnt Wildexperte Sebastian Buchhorst. Mit Wildtieren müssen Sie eigentlich bei jeder Tages- und Nachtzeit rechnen, aber vor allem in der Morgen- und Abenddämmerung, da sind besonders viele Tiere unterwegs. Die gehen dann nämlich auf Futtersuche und kommen eben dem Berufsverkehr in die Quere. Achten Sie unbedingt auf die Verkehrsschilder Wildwechsel, fahren Sie dort besonders vorsichtig und nicht nur dort, sondern generell entlang von Wald- oder Feldrändern. Vorausschauend fahren, bremsbereit sein, das ist jetzt das A und O. Zur Alarmierung der Feuerwehr kam es gestern Nachmittag in der Leinstraße in Nienburg. Gegen 15 Uhr kam es in einer Schule zu einer Rauchentwicklung. Grund war ein Experiment in einem Chemieraum. Die Feuerwehr brauchte nicht mehr eingreifen. Verletzt wurde niemand. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. In der Fußball-Kreisliga gab es am Wochenende folgende Ergebnisse. Herbstmeister Mönchehagen gewinnt gegen Verfolger Eistrup mit 4:0. Hintercommerta Nienburg schlägt Steierberg mit 1:0. Ebenfalls holt Rehburg wichtige Punkte, besiegt den ASC Nienburg deutlich mit 4:0. Kreuzuger Hoddesdorf verliert bereits das vierte Spiel in Folge 1:3 beim Schlusslicht Nendorf. Trainer Heiner Stronk. Ja, ist schon richtig kritisch und es wird immer schwieriger, sage ich mal, denn von unten die Mannschaften sind so gut wie weg. Und wir müssen jetzt aus denen, die im Mittelfeld stehen oder im gesicherten Mittelfeld stehen und oben stehen, da müssen irgendwo Punkte geholt werden. Es wird richtig schwierig für uns. Weiterhin gewinnt Husum 5:1 gegen Stöckse. Haßbergen fertigt Seppenhausen-Balge mit 6:1 ab. 4:0 Sieg Lockum in Liebenau und Lese ebenfalls 4:0 in Rodewald. In der Tabelle gibt Nendorf die rote Laterne an Rodewald ab. Mönchehagen baut seinen Vorsprung auf bereits 10 Punkte aus. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.